super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Hasenheide, Höhe, Elektronik Konrad an Radio Aporie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Privatisierung öffentlichen Eigentums stoppen, Doppelpunkt, unser Wasser, unsere Sparkasse, unsere Unis, Volksbegehren unterschreiben, DKP. Und drunter steht dann noch www.dkpberlininfo.de. Ansonsten gehört zu meiner weiteren Ausrüstung ein handgefertigter Zettel, der mit Kugelschreiber geschrieben worden zu sein scheint und dann mit Kohlepapier kopiert worden ist. Und dort steht dringend, Ausrufezeichen, Suche 1,5 bis 2 Zimmerwohnungen, 40 bis 45 Quadratmeter, hier in der Nähe im Gräfekiez. Miete war maximal 350 Euro, dann ist dort eine Mobiltelefonnummer angegeben. Ferner ein selbst kopierter Zettel mit der Aufschrift Suche und kaufe defekte und gebrauchte technische Geräte, Farb-TV in Klammern nur Plastikgehäuse, DVD- und MD-Player, Autoradios, Lautsprecher, Musikinstrumenten, Handys, Videokamera, Digitalkameras, Fotokamera, Videokonsole, Baumaschinen jedes Art, Trödelsachen. Und ganz unten drunter steht dann noch, ich holle die Sachen gleich ab, danke. Und eine Mobiltelefonnummer. Ansonsten, außer einem umgekippten Rennherrenfahrrad und einem angeketteten schwarzen Mountainbike hier in der Hasenheide, keine besonderen Vorkommnisse.